Netzwerk Stadt Gespräch Netzwerk Stadt Gespräch Netzwerk Stadtgespräch, der Jugendpodcast zu Solidarisch im Netz. Moin zusammen, willkommen zum Netzwerkstadtgespräch, dem Podcast der Netzwerkstadt im Rahmen der Initiative Solidarisch im Netz. Ja, wir sind die Netzwerkstadt. Mein Name ist Christina Terglane, ich bin Medienpädagogin und betreue junge Menschen, die sich für mehr Solidarität und Zivilcourage im Netz stark machen. Mit mir hier im Studio sind die Lara. Hallo, ich bin die Lara. Frieda. Hallo, ich bin Frieda. Und Kevin. Moin, moin. Allesamt hier aus dem Norden. Und vielleicht, Frieda, kannst du uns mal ein paar wenigen Worten erzählen, was ist eigentlich die Netzwerkstadt? Ich habe es schon kurz angesprochen. Welche Themen bearbeitet ihr so? Für was setzt ihr euch ein und was sind so die Interessen, die ihr habt? Also ich würde sagen, wir haben schon einen großen Pool an Interessen. Wir arbeiten gegen Cybermobbing, wir sind aktiv im Netz, wir versuchen da ein schönes Miteinander zu schaffen. Wir setzen uns für Frauenrechte ein, wir sind... Ich würde sagen, sehr weit verbreitet und haben sehr viele Interessen, die wir unterstützen. Ganz viel geht es auch um Medienkompetenz. Und gerade darum haben wir uns heute mal mit dem Thema Fake News und Verschwörungstheorien beschäftigt. Und mich interessiert natürlich total, wo euch im Alltag sowas begegnet. Stößt ihr auf Verschwörungstheorien auf Social Media? Ist das eher so im Gespräch mit anderen Menschen? Kevin, wie ist das bei dir? Ja, also bei mir ist das vor allen Dingen im Bekanntenkreis. Man kennt es wahrscheinlich, dass Freunde oder Familienmitglieder jetzt vor allen Dingen in der Corona-Zeit so ein bisschen abgedriftet sind, so ein bisschen auf anderen Seiten wie Telegram unterwegs sind und dort eben Fake News verbreitet werden, diese dann aufgenommen werden und dann weiterverbreitet werden. Dann ist man eben beim Essen und dann wird über Chemtrails oder die Corona-Pandemie gesprochen, dass das alles initiiert ist. Und genau so habe ich damit Kontakt im Alltag gehabt. Mhm. Die Lara, wo stößt du auf solche Theorien oder auf Fake News? Tatsächlich sieht es bei mir relativ ähnlich aus. Also besonders, wenn irgendwelche Freunde gerade in irgendwelchen Medien irgendeinen Post sehen und dann mir darüber berichten und sich dann da irgendwie, entweder ist der Post halt irgendwelche Fake News oder es ist tatsächlich etwas Richtiges, aber es wurde falsch aufgenommen oder es wurde falsch weitergegeben. Ich finde, diese mündlichen Äußerungen können sehr schnell sehr schwierig sein. Das ist so ein bisschen Prinzip wie stille Post, dass sich da dann irgendwelche Fehler einschleichen können. Mhm. Und ja. Habe ich das richtig verstanden, dass also Leute auf Social Media etwas sehen und es dann weiterschicken und es wird immer noch was dazu gedichtet? Genau, so kann man das erklären. Mhm. Frieda, was siehst du so online oder auch offline? Also ich bin viel auf TikTok und da gibt es ja auch einiges, was da unterwegs ist. Jetzt auch mit dem Willow Project war das erst, ist ja noch nicht so lange her. Oder irgendwie ist Ariana Grande seit 3 Jahren schwanger, aber irgendwie habe ich sie noch nicht mit dem Kind gesehen. Also vielleicht nächstes Jahr dann mal. Ja, und so ist das halt. Das ist dann in den Kommentarspalten, ist da dann ganz viel und dann ergänzen die da irgendwas. Also da geht das wirklich um wie ein Lauffeuer, verbreitet sich natürlich auch super schnell. Und habt ihr mal versucht, dann mit den Leuten zu argumentieren? Wie weit kommt man da so, wenn man versucht zu sagen, naja, also bist du wirklich sicher, dass die schwanger ist oder könnten die Chemtrails nicht vielleicht auch was anderes sein? Wie verhaltet ihr euch dann in dem Moment im Gespräch mit diesen Menschen? Also ich finde, man sollte differenzieren, wenn man jetzt über Promis redet und man sagt, ja, die ist schwanger oder so. Das ist natürlich trotzdem, sollte man das trotzdem nicht machen und trotzdem keine Lügen verbreiten. Aber es ist jetzt nicht in diesem Rahmen von, okay, das ist wirklich menschenverachtend und das geht überhaupt gar nicht. Sowas wie mit den Rothschilds, dass man sagt, dass Juden denen alle Banken gehören und die Welt kontrollieren in einer Art und dass man dann ja Hass gegen Juden schürt, das ist natürlich eine andere Hausordnung und da sollte man auf jeden Fall anders dann reagieren. Bei einem Ariana Grande ist schwanger, könnte man das ablächeln und so sagen, ja, klar. und nicht weiter dagegen argumentieren. Aber wenn es um wirklich menschenverachtende Verschwörungsglauben, muss man ja auch schon sagen, geht, dann sollte man da definitiv einhaken und versuchen, mit der Person zu reden. Mhm. Also wir unterscheiden auch mal zwischen reinem Gossip, der vielleicht für ein bisschen Clickbait sorgt, und dann wirklich Dingen, die vielleicht ja auch in Richtung Illegalität abdriften, ne? Also das Eis ist da ja relativ dünn. Ganz genau. Und man verhält sich dann, wenn man an solche Verschwörungsglauben glaubt, vielleicht auch im Alltag anders gegenüber Menschen. Man mustert sie, man guckt, okay, diese Person gehört dem Glauben an. Die hängt da auch mit in diesem Verschwörungsglauben mit drin, und schon schürt sich Hass, und das sollte man halt möglichst vermeiden. Dilara, du bist ja Muslima. Du hast mir erzählt, dass auch du immer mal wieder über Fake News oder Verschwörungsglauben, Verschwörungstheorien bezüglich deines Glaubens stößt. Kannst du dazu mal was erzählen? Genau, also meiner Meinung nach ist der Islam eine sehr friedliche Religion, und das Problem ist aber, dass, wie du gesagt hast, sehr viel Hass dagegen entstanden ist, über die Jahrzehnte eigentlich. Und dafür gibt es aber zum Beispiel auf TikTok, habe ich sehr oft Videos empfohlen bekommen, wo Zitate aus der Bibel und aus dem Koran vorgelesen worden sind, und dadurch, dass sehr viele Menschen einfach negative Assoziationen haben mit der Religion Islam, wurden sehr viele Sachen, die irgendwie in die negative Richtung gehen, direkt dem Islam zugeordnet. Und auch sehr verachtende Kommentare dagelassen. Und da waren die am Ende überrascht, dass das dann tatsächlich doch kein Zitat aus dem Koran war. Mhm. Also das sind auch immer ganz interessante Themen, die da mitspielen. Mhm. Gar nicht so einfach zu widerlegen. Wir haben es gerade schon gehört, es ist schwer, mit den Leuten zu argumentieren. Kevin, du hast dich ja in letzter Zeit sogar mit dem Thema Fake News und Verschwörungsglauben auf besonders kreative Weise auseinandergesetzt. Erzähl doch mal, was du gemacht hast. Ja, ich habe ein Rap verfasst und dazu ein Video gedreht mit dem guten Kumpel Yannick. An der Stelle Shoutouts gehen raus. Und zwar haben wir so ein Gespräch initiiert, also so wie man es sich vorstellen kann. Man chillt mit seinen Freunden zusammen, man labert über Gott und die Welt, und auf einmal gibt es ein Thema, was angeschnitten wird, wo eine Person an einen Verschwörungsglauben festhält und diesen dann auch kundgibt. Und von dort aus sich in Rage redet und dann auf einmal jegliche Verschwörungstheorien aufzählt, an die man so glaubt. So ist es im Video. Und die Person hört sich das erstmal, also die gegenüberliegende Person, der Freund in dem Fall, hört sich das erstmal an. Und nachdem alles angehört wurde, kommt sie zu Wort und sagt dann, okay, wir haben jetzt diese ganzen Verschwörungstheorien. Glaubst du nicht, dass es vielleicht, nicht alles einen Zusammenhang hat, sondern Zufälle sind oder nicht wahr sind, wie im Fall von Chemtrails, dass es nicht wahr ist, dass es gelogen ist und dass die Wissenschaft ja auch sowas beweist und die nichts Böses möchte, und dass man die Person dann so daran führt, okay, es gibt kein Shadow Government, es gibt keine New World Order, sondern das ist alles nur, Fake News. Ich würde sagen, damit ihr ein besseres Bild davon bekommt, worum es da geht, hören wir da einfach mal ganz kurz rein. Kevin, wie heißt der Song? Der Song heißt Die da oben. Und davon bekommt ihr jetzt eine Kostprobe. Es liegt doch auf der Hand, viele haben das erkannt. Leute sehen die Wahrheit ein, ich verbreite im ganzen Land. Ey, es liegt doch auf der Hand, viele haben das erkannt. Leute sehen die Wahrheit ein. Okay, warte, denn ich möchte da einmal kurz einhaken. Die ganzen Aussagen, die du tätigst, sind schwierig und haben mehr als nur einen Haken. Die Wissenschaft gibt's seit mehreren Jahrhunderten. Trotzdem wird noch an ihr gezweifelt, was mich verwundert, denn sie versucht die Dinge zu erklären, wie sie sind. Sie beschert uns alle Infos und da ist auch keine List. Denn die Wissenschaft ist eher wie ein Weg und gehört keiner Person, und da ist auch nichts gefaked, um das nochmal zu betonen. Ja, danke nochmal an Kevin und auch an Yannick. Ihr habt das für YouPort mitproduziert. Ihr seid ja alle auch Scouts bei YouPort, engagiert euch dort. Ein Verein, der sich dafür einsetzt, Kinder und Jugendliche bei Problemen im Netz zu unterstützen. Wo genau ihr den Song findet, das verraten wir euch in den Shownotes. Jetzt haben wir ganz viel davon gehört, was die Problemlage so hergibt. Was sind denn eure Tipps für andere junge Menschen oder auch gerne mal für die älteren Menschen, wie man auf das Problem lösungsorientiert zugehen kann? Was würdet ihr mit auf den Weg geben als Tipp? Auf jeden Fall Recherche. Also bevor ich das weiter erzähle, mal eben vielleicht, auch wenn Google auch nicht immer die Wahrheit ausspuckt, trotzdem einfach mal eben googeln, gucken, findet man da vielleicht auch mittlerweile vielleicht von seriösen Websites etwas, das das bestätigt oder eben nicht bestätigt, und sich vielleicht auch mit den Eltern oder mit allgemein Familienmitgliedern nochmal auseinandersetzen und sagen, yo, guckt euch das erstmal an, sucht das, lest euch das durch, ist das seriös? Also da ist Kommunikation halt auch einfach der Schlüssel. Und ja, das, so mache ich das. Ich spreche das einfach offen an, auch wenn ich das auf TikTok sehe. Ich schreibe dann auch einen Kommentar und versuche, Sachen klarzustellen. Immer klappt das nicht, und es kommt auch immer drauf an. Wenn dann natürlich schon so 50.000 Kommentare drunter sind, geht einer natürlich auch gerne unter. Aber ja, auf jeden Fall ansprechen würde ich das. Also Frieda plädiert dafür, nicht wegzuschauen, hinzuschauen und was zu tun. Dilara, ein ultimativer Tipp von dir. Also wir haben ja gerade schon gehört, dass man eher vielleicht auf Google eben kurz nachschauen sollte, also vernünftige Quellen. Wovon man auf jeden Fall abraten kann oder wovon ich abraten würde, ist, dass es ja auch auf TikTok eine Suchleiste gibt, die sehr viele immer benutzen und dann sich dort die Videos anschauen, die natürlich halt auch Fake News sein können. Also vielleicht nicht die unbedingt beste Quelle, obwohl es vielleicht gerade am schnellsten gehen würde. Also das machen leider sehr viele Jugendliche, dass die einfach über TikTok nachschauen. Also ist TikTok quasi die Suchmaschine? Genau, in diesem Sinne wäre das die Suchmaschine, die vielleicht nicht die beste Quelle ist. Kevin, was sagst du? Ja, also mein Tipp wäre, dass man auf jeden Fall nicht die Menschen, vor allen Dingen den Familienmitgliedern oder den Freunden, dass man die verteufelt, weil letztendlich wollen sie euch nichts Böses. Sie wollen euch ja nur helfen, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Sie wollen nichts Böses, und dementsprechend sollte man jetzt nicht direkt den Kontakt abbrechen, sondern ja, versuchen, mit ihnen zu reden und sie dann an die Wahrheit sozusagen ranzuführen. Und das ist mir persönlich ganz wichtig, dass diese Personen eben nichts Böses wollen, sondern einfach eine andere Erziehung genossen haben, vielleicht nicht so medienkompetent sind. Und diese Medienkompetenz kann man dann ja selber verwenden, um die an die Wahrheit ranzuführen. Und genau das ist es, was wir auch in der Netzwerkstatt möchten. Wir wollen einfach Hilfestellung bieten, ein bisschen aufklären und uns dafür stark machen, dass Themen wie Fake News, wie Verschwörungsglaube, aber viele andere Themen ein bisschen eingeordnet werden vielleicht. Und vielen Dank dafür, dass ihr das tut, dass ihr euch engagiert. Das war unser kleiner Abriss heute zu diesem Thema. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut in die Shownotes. Dort werden wir euch auch noch mal ein paar Links reinsetzen, zum Beispiel, wie die Rückwärtssuche funktioniert, welche Portale es neben Google selbstverständlich auch noch gibt. Ihr habt viele Möglichkeiten, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen und ganz, ganz konkrete Tipps abzugreifen, was man in dieser Richtung unternehmen kann. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode vom Netzwerkstadtgespräch und auch auf das nächste Thema, das dann ansteht. Danke an euch drei. Jo, danke, dass wir hier sein durften. Danke. Immer wieder gerne. Netzwerk. Stadt. Gespräch. Netzwerk. Stadt. Gespräch. Netzwerkstadtgespräch. Der Jugendpodcast zu Solidarisch im Netz.